Willkommen bei Agora, dem Podcast-Format von Agora Hamburg. Wir laden regelmäßig zu spontanen Diskussionen an öffentlichen Orten in Hamburg ein. Leute bringen eigene Themen mit und die Ergebnisse könnt ihr dann hier hören. Das Ganze gibt's auch auf YouTube mit Video, Link ist in der Beschreibung. Viel Spaß! Herzlich willkommen bei Agora Hamburg. Ja, danke schön. Öffentliche Diskussion zu einem Thema, was man selber wählt oder was sich manchmal ergibt. Ich bin Nathan, du kannst deinen Vornamen nennen, wenn du möchtest. Gunnar. Ja, ja, herzlich willkommen, Gunnar. Worüber sprechen wir? Wir haben eben schon ein bisschen schon mal vorgesprochen. Jenseits der Kamera sind wir in Fahrt gekommen. Genau, wir haben uns ein Thema gesucht, wo wir nicht unbedingt einer Meinung sind. Ja. Deswegen fand ich das interessant, weil immer nur dir zuzustimmen, ist ja dann auch langweilig. Ja, auf jeden Fall. Es ist viel interessanter, wenn man unterschiedlicher Meinung ist. Wenn man das da sehe ich ganz genauso. Genau. Gucken wir mal, wie sehr wir unterschiedlicher Meinung sind. Ja, was ist das Thema? Worüber sprechen wir? Über Atomkraft, inwieweit sie noch sinnvoll ist. Oder wie stand es da unten? Kann Atomkraft einen Beitrag zum Klimaschutz leisten? Ich weiß es jetzt selber nicht mehr so ganz genau. Ja, das könnte gut sein, dass ich die Feuer dabei habe. Du kannst das Thema sonst auch genauer setzen oder so. Ja, also wir können sowas sagen wie Atomkraft sinnvoll oder sowas. Das ist wahrscheinlich noch ein Ticken breiter. Dann können wir Auf die Themen schießen. Also interessant fand ich jedenfalls, dass du selbst den Neubau von Atomkraftwerken nicht per se abgelehnt hast, kann man das so sagen, dass es Punkte gibt, wo du sagst, da macht es Sinn, zum Beispiel noch ein Atomkraftwerk zu bauen, ist das richtig? Ja, ich weiß nicht, in welchem Umfang ich das in Bezug auf Deutschland vertreten würde, aber grundsätzlich würde ich sagen, das ergibt, es gibt Settings, wo es Sinn ergibt, ich meine, es wird ja auch noch gemacht. Ne? Also natürlich, China, auch Indien China. Ja, China ist ein interessantes Beispiel, weil die bauen ja einfach alles. Also die bauen ja einfach ihre Energiekapazität bis zum geht nicht mehr aus. Das heißt, die haben, glaube ich, den meisten Zuwachs an erneuerbaren Energien, aber auch den meisten Zuwachs an Atomenergie, aber auch wahrscheinlich an Kohle, weiß ja nicht genau, aber die bauen einfach alles aus, weil die halt Energieunabhängigkeit wollen. Aber das Beispiel, was mir präsent ist, ist Südkorea, meine ich, baut recht konsequent kleine Atomkraftwerke, sozusagen kleine Atomgeneratoren vom Band sozusagen und machen das, also so eine moderne Auslegung, also nicht sehr modern. Soweit ich informiert bin, sehr sicher, was sozusagen die Vorgaben angeht oder den Stresstest oder wie auch immer. Mhm. Das heißt, der Fall, der mir einfällt, wo es sozusagen Sinn ergibt oder wo ich nachvollziehen kann, wenn Länder da konsequent drauf setzen, ist eben das typische Beispiel, kleines Land, hohe Energiedichte. Ne? Mhm. Also Japan, Südkorea und so weiter, alles. Ich weiß gar nicht, ob Singapur, wie viel Singapur baut oder so. Wäre auch interessant. Keine Ahnung. Aber ne, all diese relativ kleinen Länder, die sehr technologisch hoch aufgestellt sind, eine sehr intensive Wirtschaft haben, energieintensive Wirtschaft haben und nicht viel Platz, um Unmengen an Solarstrom zu generieren oder sonst was in die Richtung. Genau. Das ist der Fall. Also mein Argument wäre, also ich sehe das halt anders. Ich glaube, dass das keine gute, also dass einfach Atomkraftwerk jetzt per se eine Technik von gestern ist, weil wir es eben bis heute nicht geschafft haben, mit der Endlagerung da sinnvolle Wege zu finden. Ich denke auch, die Produktion im Vorwege des Ganzen ist sehr energieintensiv. Das darf man auch nicht vergessen. Der Abbau ist schwierig, auch in Afrika, Uran, all diese Dinge, die dafür benötigt werden. Das heißt, für mich ist es eine Energieform von gestern. Und ich will gar nicht mal auf die Sicherheit hinaus. Ich glaube tatsächlich auch, dass es möglich ist, die so weit sicher zu machen, wenn man das jetzt nicht gerade wie in Fukushima irgendwo hinstellt, wo schon klar ist, dass es ein Problem geben könnte. Aber ich glaube einfach, dass all diese Forschung und Gelder für andere Dinge ausgegeben werden sollten, die eben halt keine Emissionen, Richtung Null-Emissionen gehen, die eben Technologien von morgen sind. Und da würde ich zum Beispiel jetzt denken, dass zum Beispiel auch ein Land wie Japan, die ja auch viele Hochhäuser und alles Mögliche haben, dass da mit Solar sehr viel zu machen wäre, auch auf den Dächern. Davon spricht man in Hamburg zum Beispiel auch gerade, dass man eben auch die ganzen Dächer hier mit Solarpanels belegen könnte. Man muss natürlich in vielen Dingen auch umdenken, dass man andere Lieferketten zum Beispiel bringt. Also ich werfe das jetzt ein bisschen deshalb durcheinander, weil worauf ich hinaus will, dass man insgesamt weniger energieintensiv lebt. Also mehr regional, weniger große Lieferketten, weniger Stromverbrauch. Also dass wir den Stromverbrauch allgemein senken müssen, auch in Ländern wie zum Beispiel Korea oder Japan. und denke, dass wir da einfach viel mehr auch zum Beispiel, es gibt ja auch diese Mini-Kraftwerke, Windkraftwerke, also auch die müssen ja nicht immer nur die paar großen sein, die man auf großen Flächen hinstellen kann, sondern eben auch kleine, sodass wir sehr viele kleine dezentrale Kraftwerke haben. Nicht dezentral, zentrale, Entschuldigung, genau umgedreht, zentrale Kraftwerke haben, die, ja, ich sag mal, ihre Umgebung. Wir haben auch hier ganz kurz noch diese Blockheizwerke, also auch hier in Deutschland entstehen kommunal immer mehr Sachen, die dezentral sind von den großen Anbietern, die ihren Strom quer durch die Lande schicken müssen. Sondern es gibt eben auch kleine regionale Kommunen, die sich schon selber versorgen können. Und ich glaube, da muss die Reise hingehen. Und da glaube ich, dass selbst in Ländern wie jetzt zum Beispiel Japan, das bestimmt ein gutes Beispiel ist, oder Korea, dass es aber nicht die Lösung ist. Mhm. Verstehe ich. Also genau. Vielleicht, also ich würde das sofort sozusagen einkaufen, zum Beispiel in Bezug auf Deutschland halte ich das für sehr plausibel beispielsweise. Oder weil wir haben eine recht große Fläche. Wir haben auch eine energieintensive Wirtschaft. Wir sind auch energieintensiv und haben auch nicht so viel Fläche. Ja. Wir haben aber auch schon ordentlich. Ja, also. Ne, wir wollen ja auch nicht alles. Wir wollen ja auch nicht alles mit Windkraft voll zumeißeln. Ja. Ne, sind wir uns auch einig? Ja, genau. Das ist eben das Problem. Genau. Ich bin diesem Entwurf sozusagen auch gerade. Ich finde das mega interessant, das sind Zukunftsstädte und so weiter. Ich glaube in Wilhelmsburg beispielsweise ist das der Stadtteil ist glaube ich in die Richtung ausgelegt. Ich weiß nicht mehr genau, auf welche Energie Generation, die da setzen. Aber die haben da, genau, es gibt solche Konzepte, quasi dezentral überall kleinere Generatoren zu haben und halt ein dynamisches Stromnetz, was eben nicht hier wird groß eingespeist, hier wird überall hingeliefert, sondern es wird dynamisch eingespeist und wieder entnommen und das ist eher so, ich glaube, das wurde irgendwie Internet, Strom-Internet oder Internet des Stroms oder sowas wird das manchmal genannt, dass man halt so ein intelligentes System hat, was sich dynamisch steuert und das spontan anpassen kann und so weiter. Ich sehe da sehr viel Potenzial und ich bin dem sehr aufgeschlossen gegenüber. Ich glaube, der Hauptpunkt ist halt, genau, und dann ist die Frage, du hast gesagt, wir sollten weniger energieintensiv leben sozusagen. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Knackpunkt. Ich glaube, wenn es große Industrien gibt, eine große Fabrik oder sowas, die einfach unglaublich viel Energie frisst und man sagt, sowas brauchen wir weiterhin, das, was da hergestellt wird, das wollen wir haben, das ist uns der Aufwand wert, dann kann ich mir leicht vorstellen, dass es, also dann lassen sich, glaube ich, leicht Settings kreieren, wo sozusagen dieses Konzept nicht praktikabel ist, potenziell. Weil einfach die Fläche, die dafür notwendig wäre, mit diesen Energieformen das umzusetzen. Außer es gibt natürlich einen massiven Effektivitätsanstieg oder sowas. Ne? Die Technik wird so viel weiterentwickelt, dass sie auf einmal deutlich effizienter wird und so weiter. Aber im Moment kann ich mir vorstellen, dann lässt sich das leicht bauen. Wenn man das nicht einkauft sozusagen, wenn man sagt, solche Industrien müssen sowieso zurückgefahren werden, dann kommt man, glaube ich, sehr schnell in Bereiche. Ich glaube zum Beispiel für den Alltag oder für Geschäfte oder sonst was, da halte ich das für absolut realistisch. Ich glaube sozusagen Hamburg, wenn man jetzt, ich weiß nicht, was die großen Energiefresser in Hamburg sind, wahrscheinlich eher an Hamburgs Rand, irgendwelche Hafen, schätze ich. Hafen garantiert, irgendwelche Fabriken, ich bin nicht Flughafen, informiert, was wir alles haben, was extrem viel Energie frisst sozusagen, aber wenn man das alles ausklammern würde, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass so eine Stadt quasi sich allein über sowas, über dieses Dezentrale wuppen lässt, dass das vollkommen gut läuft. Nee, über das Zentrale. Das Zentrale, also dass man sozusagen, du hast recht, das ist nicht, also es ist dezentral, aber nicht weit verteilt. Weg, sondern das ist direkt vor Ort. Ja, genau. Es ist vor Ort, genau. Ich habe ein Kraftwerk auf meinem Balkon oder auf dem Dach. Ja, richtig, ganz genau, dass jeder sein kleines Solarpanel auf dem Balkon hat und all diese Dinge. Ich finde das super, ich finde das mega interessant und ich glaube auch, das ist die Zukunft. Ich weiß nur nicht, wie das ist in Bezug auf, keine Ahnung, jetzt ein Rechenzentrum für AI oder eine Chipfabrik oder das sind jetzt die Beispiele, die mir einfallen, weil das ist halt Korea, die Industrie, die besteht und so weiter. Genau, also ich kann mir halt vorstellen, dass diese Kraft, wenn man einen zentralen Energieverbrauch hat, in sehr großem Umfang, kann ich mir vorstellen, dass du auch ein entsprechendes zentrales, zentrale Energiequelle mit einem hohen, mit einer hohen Energiedichte einfach brauchst. Oder ein anderes Beispiel, was ich zum Beispiel jetzt, wo du gerade Rechenzentren sagst oder sowas, die zum Beispiel entwickeln unglaublich viel Wärme, viel Hitze. Also das heißt, auch da könnten die sich viel mehr auch sich selber, ich sag mal, mit Strom wieder versorgen, den sie über ihre Rechner verbrauchen. Aber durch die Wärme, die entsteht, kann man damit wieder was machen. Also ich glaube, da braucht es wieder neue Technologien auch, die vorangehen. Ich glaube aber, dass mit Atomkraftwerk immer wieder die alten Player versuchen, möglichst lange auf diesem Feld Geld zu machen, zu generieren. Aber in Deutschland weiß ich auch, dass viele Energieriesen schon gesagt haben, ja, auch für uns ist jetzt Atomkraft eigentlich der Zug abgefahren. Wir wissen, dass er vor gar nicht allzu langer Zeit, ja, ne, dass die Leute gesagt, ne, haben, hey, wo man also hörte, okay, die Politik sagt, ja, ja, wir brauchen das auch, manche aus der Politik. Ja. Und eigentlich die Chefs von RWE oder wie sie alle heißen, sagen, ja, nee, das ist viel zu teuer, die wieder hochzufahren und das bringt es eigentlich nicht mehr. Und deswegen denke ich, ja, das ist überall, und das war ja eigentlich nur unser kleiner Dissens, genau, dass ich sage, sein, ja, nee, ich glaube, es ist überall der falsche Weg, selbst in einem Land wie Japan oder auch in einem Land wie Indien, was einen massiven Energiehunger hat, die, ja, sich natürlich massiv verbreiten, und denen kann man auch nicht sagen, ihr sollt euch jetzt bitte nicht mehr, die möchten die Entwicklung machen, die wir auch machen. Klar. Und wir müssen auch in Zukunft sehen, wie wir mit immer mehr Energiehunger klarkommen, weil der wird steigen, nicht sinken. Auch wenn wir sparsamere Technik bekommen. Kriegen wir auch neue Technik. Die neue mehr, ja, das, dieser Effekt, der war bisher immer da. Das, ja, wird auch, glaube ich, noch lange so bleiben. Ja, ja, doch. Aber ich glaube einfach, dass Atomkraft da überhaupt keine Lösung zu bieten hat. Also eben auch selbst in diesen, ja, Regionen nicht, sondern dass man da konsequent auf neue Technologien setzen muss, die sich aus Wasser, Sonne vor allen Dingen, ich glaube, die Sonne nutzen wir noch viel zu wenig, da geht noch weitaus mehr. Ja, je nachdem, wo man liegt, ne? Aber das sind ja zum, ja, Beispiel die Länder, die wir sprechen, sind ja auch näher am Äquator als Deutschland beispielsweise. Ich glaube, ja, ich weiß gar nicht, in Deutschland, ich hatte mal, das ist ja auch immer ein Riesenthema und tausend Studien oder sonst was, ich hatte, ja, ja, mal, klar, mein letzter Stand war, dass in Deutschland Windkraft deutlich sinnvoller ist als Solarkraft, weil wir einfach... Im Norden, genau, zumindest. Ja, ja. Zumindest im Norden. Ja, ja, ja, also, mhm. Süddeutschland, meinst du, geht noch? Ja, keine Ahnung. Also, ja, Süddeutschland hat, glaube ich, nicht so viele Windkraftanlagen. Also nicht nur, weil sie es nicht wollen, das ist die andere Seite. Ja, ja, aber die haben auch nicht so viel Wind wie jetzt an der Küste, ne? Ist klar, ja, Küste, ja, ja, ja, Offshore, das ist ja eh das Ding mit diesen so erneuerbaren Energien. Du, ja, musst halt gucken, was bei dir vor Ort ist. Ich meine, ja, Norwegen hat, glaube ich, 90% Wasserkraft oder, ja, sowas. Und, ja, ja, kauft dann noch das Öl zusätzlich. Und, ja, wie auch immer. Ja, verstehe ich. Also, ja, wie gesagt. Und also, ja, ein Punkt noch, den, ja, klar, ich noch, klar, nicht, klar, gebracht habe. Diese Energien, wie jetzt zum Beispiel, die du für Atomkraft brauchst, also Uran, ja, auch das ist endlich. Also, wir haben es auch hier wieder mit endlichen Ressourcen zu tun. Und der Kampf um diese Ressourcen wird immer härter geführt und schädigt eben auch die Umwelt. Der Abbau dieses Urans findet ja meist in den Ländern statt, wo man auch nicht so viel Wert legt auf oder nicht so viel, ja, also ich sag mal, es nicht so genau nimmt mit der Umwelt, mit den Menschen, die dort arbeiten, ja, und so weiter. Ne? Und, also Uranabbau hinterlässt, ist sehr energiefressend auch, das darf man alles nicht vergessen, und schädigt die Umwelt massiv. Und deswegen glaube ich, müssen wir konsequent den Weg gehen, dass wir Energien uns holen, die regenerativ sind und eben Sonne, Wasser, Wind, mehr fällt mir jetzt im Moment nicht ein, ob es noch mehr gibt, aber Geothermie, so, ja, ja, aber, ja, das, ja, sind eben so die Klassiker. Ja, genau. Ja, verstehe. Ja, genau. Also, und ich glaube, es würde eben halt Know-how in Technologie fließen, die einfach eine Sackgasse ist, und deswegen wäre ich halt dafür, dass konsequent auch Indien leider drauf, also verzichte, das wäre mir sehr lieb. Ja, ja, wie gesagt, also das einzige Szenario, bei dem ich skeptisch wäre, wäre eben sowas wie Südkorea oder Japan. Ja. Mich würde interessieren, wie viel Fläche man quasi oder welche Anzahl von Windkraft und was auch immer da vor Ort Sinn ergibt, ja, Windkraft, Wasserkraft, Solarkraft, wie auch immer, welche Fläche dafür sozusagen vonnöten wäre und ob das praktikabel ist und ob es nachvollziehbar ist, wenn es nicht wünschenswert ist, dass alles, ja, voll zu klasse sein, ja, quasi. Das wäre der einzige Punkt. Und natürlich muss dieses Netzwerk entwickelt werden. Also das heißt, das Stromnetz muss es auch leisten können. Speicherung ist, glaube ich, war früher immer das klassische Problem, aber wir können das nicht gut speichern. Ich glaube, mittlerweile gab es da Fortschritte. Es ist immer noch ein Problem. Und das ist natürlich die Voraussetzung für ein intelligentes Netzwerk, dass du halt auch Speicherkapazitäten hast und bei Bedarf wieder ausschweifen kannst und so weiter. Ja. Das verstehe ich absolut. Allerletzte Sache, also ich bin... Ich habe quasi kein sentimentales Commitment zu Atomkraft. Das heißt, wenn wir es komplett über erneuerbare Beispiele regeln können, vollkommen okay für mich. Ein Punkt, den ich auch noch interessant finde, wo ich noch nicht genau weiß, worauf es hinausläuft, wäre Kernfusion. Das ist wahrscheinlich noch Jahrzehnte weg, aber da gibt es auch recht viel Forschung. Ich weiß nicht, ob wir es anders geregelt bekommen, aber selbst wenn nicht, wäre das noch eine Variante, wo man sagen kann, das ist auch sozusagen was Zentrales mit sehr hoher Energiedichte, was dann eben nicht auf endlichen Ressourcen beruhen würde im Idealfall. Es gibt ja Probleme, weil du sehr viel Energie reinstecken musst und im Moment rechnet sich das noch vorne und hinten nicht und so weiter. Mhm. Aber das ist ja bei neuen Technologien immer so. Ja. Das wäre auch, also das wäre so für mich perspektivisch, selbst wenn wir Atomkraft noch für bestimmte Fälle brauchen, vielleicht können wir es dann in ein paar Jahrzehnten damit ablösen. Ja, klar. Okay. Haben wir irgendwas ausgelassen? Nee, ich glaube, ich bin zufrieden. Ja, sehr schön. Ich auch. Also schön, dass für mich ist jetzt nichts mehr offen. Ja, sehr schön. War schön. Danke fürs Zuhören. Wenn du jetzt selbst Lust bekommen hast, klick dich auf unserer Website zum Session-Kalender durch und komm selbst vorbei. Wenn du das Projekt unterstützen möchtest, schau dir gerne mal unsere Patreon-Seite an. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao.